Die Nachricht wurde erst spöttisch aufgenommen, erzählte ein Reporter, dann mit Verblüffung, dann mit Wut. Nicht nur im Präsidium, sondern unter Polizisten in der ganzen Stadt zeigte sich dieselbe Wut und Verbitterung, denn Petrosino genoss großes Ansehen bei seinen Brüdern. Petrosino hatte im NYPD zwar immer noch Gegner gehabt, denn manch einer hatte niemals akzeptiert, dass Italiener bei der Polizei waren. Doch er hatte sich auch den Respekt vieler verdient, die ihn einst verachtet hatten. Durchaus nicht alle waren so betrübt. Als sich ein Schiff namens Europa mit 400 Neapolitanern an Bord dem 34th Street Pier näherte, kurz nachdem die Nachricht Manhattan erreicht hatte, fuhren Freunde der Passagiere ihnen mit kleinen Booten entgegen und riefen ihnen zu, dass Petrosino in Sizilien getötet worden war. »Bravo«, schallte es zurück. Die Neuigkeit vom Tod des wichtigsten Widersachers der Black Hand wurde euphorisch aufgenommen. Commissioner Bingham erfuhr beim Frühstück aus dem Herald von dem Mord. In sein Zimmer eingeschlossen überdachte er die Auswirkungen. Dann trat er mit einem äußerst bingemesken Statement vor seine Männer. »Petrosinos Tod trifft mich sehr«, erklärte er. »Er ist im Kampf gefallen wie ein Soldat. Besser kann ein Mann nicht sterben. Sein Tod sollte jedem ein Ansporn sein, bis zum Schluss das Letzte zu geben, seine Pflicht zu tun und die Befehle seiner Vorgesetzten auszuführen, wie es sich für einen tapferen Mann gehört.« Darüber, wer verantwortlich für den Mord war, sagte er nichts, schwor aber, die Täter würden bezahlen. »Ich werde ihn rächen«, teilte er der Presse mit. Der Bürgermeister ließ die Flaggen am Rathaus 4 Tage lang auf Halbmast setzen. Petrosinos Witwe Adelina befand sich zu Hause in der Lafayette Street, als ein Reporter des New York Herald anklopfte und fragte, ob sie die Nachricht schon gehört habe. Als sie verneinte, setzte der Journalist sie ins Bild. Ihre Schwester und ihr Schwager, die in der Wohnung über den Petrosinos wohnten, hörten ihr Schluchzen und eilten herab, um sie zu beruhigen. Doch die Witwe war untröstlich. »Er war immer so sanft und liebevoll«, sagte sie, »als gäbe es nur Engel auf der Welt.« Das war doch etwas beschönigend. Petrosino hatte überall Feinde gewittert und mit Recht. Aber einer Frau, die eben ihren zweiten und offenbar geliebten Mann verloren hatte, ist das wohl zu verzeihen.